an, vielleicht hört sie grad zu. Sonst nie. Ich wünsche mir ein Lied von euch, ganz speziell für sie. Ich weiß, sie fällt gerade aus der Stadt und ich habe ihr wehgetan. Ich will ihr sagen, es tut mir leid und sie soll nicht weiterfahren. Vielleicht hat sie das Radio an. Vielleicht hört sie grad zu, dann sag ich ihr mit meinem Lied, alles was ich will bist du. Vielleicht hat sie das Radio an oder schaltet es grad ein und sie denkt noch einmal drüber nach und sie kann mir verzeihen. So viele, die jetzt gerade traurig sind. Das Telefon steht niemals still, bei euch ganz bestimmt. Das hier ist ein Sonderfall, weil doch die Zeit so drängt. Sonst ist sie bald schon irgendwo, wo sie euch nicht mehr empfängt. Hört sie grad zu, dann sag ich ihr mit meinem Lied, alles was ich will bist du. Vielleicht hat sie das Radio an oder schaltet es grad ein und sie denkt noch einmal drüber nach und sie kann mir verzeihen. Vielleicht hat sie das Radio an, vielleicht hört sie grad zu, dann sag ich ihr mit meinem Lied, alles was ich will bist du. Vielleicht hat sie das Radio an oder schaltet es grad ein und sie denkt noch einmal drüber nach und sie kann mir verzeihen. Ich hoffe, sie denkt noch einmal drüber nach. Und sie kann mir verzeihen. Neu bei Radio Heimatmelodie, Deutschlands Nummer 1 für Volksmusik.